ist das Land. Die Sonne brennt nieder auf Palmen und Sand. Es rollen die Räder, es klappt ab der Motor. Wir stehen deutsche Lanzen, hopp, Afrika, hopp, heia, heia, hopp, Afrika, hopp. Come on.